ganzem Herzen für alle diese übernatürlichen Weltveränderer heute Abend hier und über Livestream. Halleluja. Der allerdings leider ausgefallen ist anscheinend. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jeden einzelnen, Herr, den du gebrauchst als einen übernatürlichen Weltveränderer in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich hervorbringst, Herr, in diesem Bewusstsein und in dieser Autorität und in dieser Stärke und in dieser Kraft und in dieser Herrlichkeit. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr, dass wir die Welt verwandeln, Herr. Halleluja. Wir sind, Herr, wir sind wach für dich, Herr. Wir sind wach für deine Kraft. Wir sind wach für deine Herrlichkeit. Halleluja, Herr. Und Herr, unsere Worte haben Macht, Herr. Unsere Worte sprechen in Existenz. Unsere Worte befehlen den Hindernissen und sie weichen. Unsere Worte befehlen den Bergen und sie fallen ins Meer. Unsere Worte ergreifen die Sicht des Himmels und setzen sie hier auf der Erde in Existenz. In Jesu Namen, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir dafür, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns noch eine Runde haben, wo wir wirklich als übernatürliche Weltveränderer wirklich, lass uns in Autorität sprechen, in unserem persönlichen Leben oder in unserer Umgebung. Und lass uns sagen, jeder Berg, der der Verkündigung des Evangeliums und dem Reich Gottes in irgendeiner Weise entgegensteht, muss jetzt fallen in dem Namen Jesu Christi. Jeder Berg fällt. Weißt du, Matthäus 17, 20 sagt, wenn wir nur glauben, haben wir ein Senfkorn. Ich meine, so viel Glauben werden wir aufbringen heute Abend. Dann werden wir zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und es wird geschehen, was wir sagen, weil wir nicht zweifeln, dass geschieht, was wir sagen. Halleluja. Also sprich zu jedem Berg, der der Verkündigung des Evangeliums in irgendeiner Weise entgegensteht. Wir sagen in dem Namen Jesus, Herr, Herr, wir gebrauchen die Autorität, die wir haben. Wir gebrauchen die Autorität, die in unseren Worten ist. Wir gebrauchen die Autorität, die du uns gegeben hast durch dein Wort. Und wir sprechen in dem Namen Jesus zu den Bergen, die sich irgendwo gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Gegen jedes Hindernis. Auch in unseren eigenen Seelen. Komm, sei aktiv. Jetzt musst du wach sein. Jetzt nicht irgendwie nur so wortig hinblabbern, sondern wirklich fokussiert. Fokussier dich. Halleluja. Alles, was das Evangelium hindert, muss fallen. Alles muss weichen. Halleluja. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung, in deiner Stadt, in deinem Ort. Halleluja. In Filderstadt, in wo auch immer du herkommst, Augsburg oder Nürnberg oder Hamburg oder wo auch immer du herkommst. Es muss fallen in dem Namen Jesus. In der Schweiz, jedes Hindernis für das Evangelium fällt in Jesu Namen. Halleluja. Da ist freie Bahn. Wir sagen freie Bahn für das Evangelium. Freie Bahn für die Kraft Gottes. Freie Bahn für die Herrlichkeit Gottes. Freie Bahn für das Wirken Gottes. Freie Bahn in Jesu Namen. Halleluja. Freie Bahn für die Kraft des Heiligen Geistes. Freie Bahn dafür, die Kranken zu heilen. Freie Bahn dafür, die Gebundenen zu befreien. Halleluja. Da ist Kraft auf deinen Lippen. Sprich, sprich, sprich. Halleluja. Manche schlafen noch. Halleluja. Wach auf und sprich spricht das Wort in Jesu Namen, das Wort des Feuers, sprich Feuer rein. Oh, Feuer Gottes, Feuer Gottes, Feuer Gottes in unser Land, Feuer Gottes hinein in Jesu Namen, Feuer Gottes. Korabasanda karamaso korobosanda karamando do do do do do. E karananando korobosanda da da da da da. Korabasanda kararabasanda karararabashi karananando do do do. E karamando korobosanda da da da da da da. E karararabando do do do do do do. She karararararararara. Halleluja, danke Herr, dass du heute Abend hier freie Bahn hast, Herr, dass hier übernatürliche Weltveränderer trainiert werden, Herr. Dass wir heute Abend nicht nur einen guten Abend hier haben, Herr, oder auch über Livestream, in Jesu Namen, der funktioniert jetzt wieder. Halleluja, danke Jesus. Und wir sagen, so bleibt es, in Jesu Namen. Aber wir sagen, Herr, jeder Einzelne wird verwandelt, Herr, damit er wieder verwandeln kann, Herr. Halleluja. Herr, über diesen Abend hinaus, Herr, wir werden zu übernatürlichen Weltveränderern, die wiederum da, wo sie hingehen, die Welt verändern, in dem Namen Jesus, Herr. Halleluja. Die dort Worte der Erkenntnis weitergeben, die dort prophetische Worte weitergeben, die dort die Kranken heilen, die dort die Gebundenen befreien, die dort aus dem Geist Gottes heraus sprechen und Menschenleben werden verändert. Danke, Vater, Herr, dass du solche Söhne und Töchter in unserer Mitte hervorbringst. In Jesu Namen, Herr. Danke, dass es geschieht durch deine Kraft, Herr. Danke, dass es geschieht durch deinen Geist. Wir sagen mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Feuer. Shakaramando korabasi kanamando korabasi karararara. Mehr, Heiliger Geist. Korakamamasa karabasanda karadabanda da da da da da da. Korabasa karararara shakarararara. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer Gottes, fall durch uns. Fall durch uns, wo immer wir hinkommen. Fall durch uns, lass uns Feuerflammen sein, wo immer wir hinkommen. In dem Namen von Jesus, lass uns Feuerflammen sein. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sprich mal zu jemandem in deiner Nähe, wirklich mit dem Geist des Glaubens zu, wirklich mit diesem Geist des Glaubens, und sag ihm, du bist eine Feuerflamme Gottes. Du bist eine Feuerflamme Gottes. Amen. Halleluja. Glory. Feuerflamme Gottes. Du bist eine Feuerflamme Gottes. Halleluja. Halleluja. Und sprich es mit der Salbung einer Feuerflamme. Du bist eine Feuerflamme Gottes. Halleluja. Halleluja. Du über Livestream. Du bist eine Feuerflamme Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, sagt allen Bescheid über Livestream. Der Livestream scheint wieder gut zu funktionieren. Also alle, die vorher rausgeflogen sind, kommt jetzt wieder zurück. Halleluja. Sagt ihnen Bescheid, kommt zurück in den Livestream. Es funktioniert, es läuft. Halleluja. Nichts kann uns stoppen, nichts kann uns hindern. Wir verändern die Welt. Amen. Du veränderst die Welt. Halleluja. Dafür bist du in dieser Schule ein übernatürlicher Weltveränderer. Sag nochmal zu jemand anders neben dir, sag, du bist ein übernatürlicher Weltveränderer. Betonung liegt auf übernatürlich. Halleluja. Also über dem Natürlichen. Du bist ein Weltveränderer über dem Natürlichen. Halleluja. Du bist ein übernatürlicher und als übernatürlicher veränderst du die Welt. Amen. Das ist dein Sein, ein übernatürlicher, wo immer du hinkommst, kommt die Welt in Verbindung mit dem Übernatürlichen. Halleluja. Wo immer du hinkommst, kommt die Welt in Verbindung mit Gott. Und er ist durch und durch übernatürlich. Weißt du, nichts an Gott ist natürlich. Weißt du, überall, ich meine, Jesus ist die vollkommene Offenbarung des Vaters. Und überall, wo Jesus hinkam, passierte etwas Übernatürliches. Kannst du das sehen in der Bibel? Weißt du, da war nichts normal, nichts lief normal. Wenn Jesus gegangen ist, um Wasser zu schöpfen aus irgendeinem Brunnen, dann war klar, da passiert was Übernatürliches. Amen. Da ist eine Frau und die braucht einfach dringend eine Berührung von Gott. Und Jesus ist da und was sagt er zu ihr? Hey, wenn du von dem Wasser trinken würdest, das ich dir gebe, dann würdest du nicht mehr Durst haben. Und sie sagt, hey, wie soll ich das verstehen? Und dann setzt weiter das Übernatürliche ein. Und Jesus sagt zu ihr, ja, ja, genau, du hast 5 Männer gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Und sie, wow, was? Woher weißt du das? Das ist übernatürlich. Also ein kleines Wort der Erkenntnis kann die Realität oder bringt die Realität des Übernatürlichen in das Leben eines Menschen hinein. Amen. Ein kleines Wort der Erkenntnis zu deinem Arbeitskollegen, wo du morgens in die Arbeit kommst und du sitzt neben dem Arbeitskollegen oder der Kollegin und plötzlich spürst du, oh mei, die Frau oder der Mann hat total Probleme mit seinen Kindern zu Hause und ich glaube, der braucht dringend Gebet. Und du sagst, kann es sein, dass du Probleme hast mit deinen Kindern zu Hause und dass da Tohuwabohu ist? Und dann die Person, woher weißt du das? Und schon kommt das Übernatürliche rein. Amen. Und dann ist die Gelegenheit, dass Menschen übernatürlich berührt werden. Halleluja. Und ihr Lieben, ich möchte heute Abend gern ein bisschen über das Wort der Erkenntnis mit euch sprechen. Und natürlich wollen wir nicht nur darüber sprechen, das kennt ihr ja schon, sondern wir wollen es natürlich freisetzen. Halleluja. Das Wort der Erkenntnis. Du kannst notieren, das Wort der Erkenntnis. Halleluja. Was ist ein Wort der Erkenntnis? Ein Wort der Erkenntnis zunächst einmal ist eine der 9 Geistesgaben, die Paulus in 1. Korinther 12 aufzählt, wobei die 9 nicht die Vollzahl aller Geistesgaben ist. Es gibt andere Listen, da kommen noch andere Geistesgaben. Aber das Wort der Erkenntnis ist definitiv eine dieser geistlichen Gaben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was ein Wort der Erkenntnis ist, weil vielleicht hast du manchmal ein Wort der Erkenntnis und du weißt gar nicht, dass es eins ist. Oder aber du weißt noch gar nicht, wonach du dich ausstrecken sollst. Aber das Wort der Erkenntnis ist ein powerfules Tool, um Menschen in Kontakt zu bringen mit der übernatürlichen Realität Gottes. Denn, Definition, ein Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Offenbarung des Heiligen Geistes von bestimmten Umständen, Fakten oder Zuständen, die der Empfänger des Wortes der Erkenntnis, also der, der das Wort der Erkenntnis weitergibt, von einer anderen Person oder von einer Gruppe von Menschen auf keinen Fall auf natürliche Art und Weise wissen kann. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Amen. Also, Umstände, Fakten, Zustände, die derjenige, der das Wort der Erkenntnis empfängt, nicht auf natürlichem Wege wissen kann. Das heißt, der Empfänger eines Wortes der Erkenntnis weiß einfach, und das normalerweise wie unvermittelt plötzlich einfach auf eine zarte Art und Weise, manchmal, ich habe es ja schon gesagt, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Gott Dinge uns zeigt im Prophetischen. Es kann durch ein Bild sein, das plötzlich aufpoppt. Es kann durch einen Gedanken sein, der plötzlich aufpoppt. Es kann durch ein Wort sein, ein Bibelvers, oder es kann einfach durch ein Empfinden sein. Oh, da ist was in die Richtung. Einfach, wo du denkst, du guckst dem, was weiß ich, du guckst jemand, ich gucke dem Wolfgang auf die Glatze und dabei sehe ich irgendwie plötzlich was über seine Familie und ich empfinde plötzlich, da ist was in Bezug auf die Familie. Das ist jetzt kein Wort der Erkenntnis. Vielleicht ja doch. Okay. Die Glatze ist eine Tatsache. Ja, da braucht man kein Wort der Erkenntnis dafür. Das stimmt. Ja. Okay, und plötzlich weißt du, dass du weißt, innerlich ist einfach so ein Empfinden, ist ein Eindruck, ist ein Bild, ist ein Wort da. Oh, ja. Und du denkst, wo kommt das jetzt her? Und wenn du so vom Natürlichen betrachtest, die Person, dann denkst du, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür. Ja, du findest keinen Anhaltspunkt im Natürlichen, verstehst? Ja, es ist relativ leicht zu sagen, jemand ist zumindest kein Moslem, wenn er hier ein Kreuz auf der Brust hängen hat. Da braucht man jetzt kein starkes Wort der Erkenntnis dafür. Das ist einfach ein natürlicher Anhaltspunkt, ja, in eine bestimmte Richtung. Das heißt nicht, dass einer, der ein Kreuz im Hals hängen hat, dass er von neuem geboren ist, das sicherlich nicht. Aber wahrscheinlich wird es kein Moslem sein, zumindest schon mal. Ja? Okay? Also es gibt Anhaltspunkte, die du im Natürlichen sehen kannst. Du kannst sehen, im Natürlichen ist jemand ein Mann oder eine Frau. In welchem Alter ist er? Kann er noch Kinder kriegen? Kann er keine Kinder kriegen mehr? Und so weiter. Das kannst du ja alles sehen. In welchem Alter ist er? Sind vielleicht Enkel da? Sind vielleicht und so weiter. Das sind ja Dinge, da gibt es Anhaltspunkte. Aber ein Wort der Erkenntnis ist etwas, was du nicht vom Natürlichen her wissen kannst. Okay? Und jetzt ist auch ganz wichtig, die Fakten, die du also auf übernatürliche Art und Weise empfängst, den Eindruck, das Wort oder einfach das Empfinden, einfach das, was da ist, die Umstände, Fakten oder Zustände, die du empfängst, können sich sowohl auf die Vergangenheit der Person beziehen, also dass etwas in der Vergangenheit war, zum Beispiel ein Trauma, Trauma im 12. Lebensjahr als Beispiel, das ist ein Wort der Erkenntnis. Für eine bestimmte Person kann es sein, dass da ein Trauma war in deinem 12. Lebensjahr und dann die Person... Woher weißt du das? Kannst du nicht vom Natürlichen her wissen. Du siehst ja nicht jemanden an der Nasenspitze an, schon gleich gar nicht, dass es im 12. Lebensjahr war. Manchen kann es vielleicht ansehen, dass sie traumatisiert sind. Das ist dann auch kein Wort der Erkenntnis. Ja? Also wenn jemand so in der Landschaft hängt und du sagst dann, ja, bist du vielleicht depressiv? Das ist kein Wort der Erkenntnis. Ja? Aber wenn du dann weißt, dass es ein Trauma gab im 12. Jahr, im 12. Lebensjahr, dann ist es schon übernatürlich. Ja? Also es kann was sein aus der Vergangenheit. Siehe das Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit Jesus am Jakobsbrunnen. 5 Männer hast du gehabt. Vergangenheit. Ja, er hat gesehen, da waren 5 Männer. Ja? Aber ein Wort der Erkenntnis kann sich nicht nur auf Dinge in der Vergangenheit beziehen, sondern ein Wort der Erkenntnis kann sich auch auf Dinge in der Gegenwart beziehen. Deswegen, Jesus gleich als nächstes sagte, und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Gegenwart. Okay. Das heißt, ein Wort der Erkenntnis kann sich auf einen Zustand, auf eine Situation, auf einen Fakt im Leben eines Menschen beziehen, das jetzt gegenwärtig ist. Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Worte der Erkenntnis können sich auch auf die Zukunft beziehen. Ja, im Sinne von, du siehst ein Detail, das sein wird in der Zukunft. Beispiel, Jesus als Beispiel hat zu den Jüngern gesagt, hey, ihr bereitet für uns das Passa, also das ging ums letzte Abendmahl, bereitet für uns den Raum und dafür geht da und dahin und dann werdet ihr da angebunden, werdet ihr ein Eselsfüllen finden. Ja? Das war ein Wort der Erkenntnis. Jesus hat einfach diesen Eindruck gehabt, oh ja, sie sollen da hingehen und da ist es. Es war einfach eine übernatürliche Erkenntnis für etwas, was in der Zukunft noch war. Ja? Oder der Prophet Samuel an Saul, da ging es auch um Esel, ja, wo die Esel sind, die Saul verloren hatte. Der wusste dann, wo die sind. Das ist auch ein klassischer Fall für Worte Erkenntnis, ist tatsächlich auch eine Erkenntnis über einen Gegenstand oder eine Person, wo sie sich befindet. Klassisches Beispiel für Worte Erkenntnis. Ja. Also es hilft dir manchmal. Wir hatten zum Beispiel mal ein Zeugnis, ich erinnere mich dran, da hat jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet, verzweifelt ihren Schlüssel gesucht für den Traktor. Verzweifelt den Schlüssel gesucht. Und dann hat sie eine Glory-Host-Leiterin von uns angerufen und hat gesagt, bet mit mir, wo der Schlüssel ist. Und die Glory-Host-Leiterin bekam ein Wort der Erkenntnis und sagte, der Schlüssel ist genau an seinem Platz. Und es hieß, sie musste zum Traktor gehen und im Zündschloss gucken. Und da war er. Ich weiß nicht, ob er vorher auch schon da war oder ob er in dem Moment dahin kam, als sie das gesagt hat. Ich weiß es nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob die Person vorher schon da geguckt hatte, was natürlich normalerweise naheliegend wäre. Es wäre fast so, wenn du sagst, die Brille, die ist auf deiner Nase. Also, es wäre normalerweise der erste Ort, wo man sucht. Aber aus irgendeinem Grund hat sie ihn nicht gefunden und das Wort der Erkenntnis hat gesagt, wo der Schlüssel ist. Ja. Also das ist ein Wort der Erkenntnis. Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Und es löst immer bei der Person, für die das Wort der Erkenntnis ist. Das ist der Sinn eines Wortes der Erkenntnis. Das kann man als echtes Wort der Erkenntnis bezeichnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sehe jetzt hier im Geist, hier im Raum, hier gibt es 2, 3 Leute wahrscheinlich, die Schmerzen haben, dann ist es nicht unbedingt ein Wort der Erkenntnis. Sondern das kann man ungefähr abschätzen, dass das relativ wahrscheinlich ist. Ich hoffe es jetzt nicht, aber vielleicht hat irgendjemand irgendwo gerade Schmerzen. Ja. Also ich meine, das kann man auch sagen und vielleicht will ja Gott, dass wir für Leute beten, die Schmerzen haben, aber dieser Aha-Effekt ist da nicht gegeben. Du würdest dann sagen, naja gut, das kann durchaus sein. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, okay, hier ist jemand und der hat was weiß ich, 7 Dioptrien auf einem Auge und auf dem anderen Auge sieht er perfekt, aber auf dem einen Auge hat er 7 Dioptrien und Gott möchte ihn heilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer. Kannst du sehen? Und wenn dann jemand aufsteht, dann ist der, oh, aha, okay, etwas Übernatürliches ist im Raum. Kannst du sehen? Das ist der Punkt beim Wort der Erkenntnis. Und deswegen ist es ein starkes Tool, um den Glauben von Menschen, dass Gott etwas tut, aufzubauen. Ein Wort der Erkenntnis ist nicht dafür gegeben, damit Menschen erkennen, dass du was erkennst. oder dass du was weißt oder damit du groß rauskommst, dass Gott dir irgendwas sagt, sondern ein Wort der Erkenntnis ist immer dafür da, um den Glauben von Menschen aufzubauen, dass jetzt etwas passiert. Ja, also es macht wenig Sinn zu sagen, jetzt nehmen wir das Beispiel mit den 7 Dioptrien. Da ist jemand mit den 7 Dioptrien auf einem Auge und auf dem anderen ist nichts. Und okay, ist da jemand? Und dann meldet sich der und sagt, okay, danke, das wollte ich nur wissen. Verstehst du? Weil Gott will etwas damit machen. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Gott gibt dir nicht, das ist eine Unart im Prophetischen, Leuten Dinge zu sagen, die man angeblich sieht und dann nichts damit zu machen. Am allerschlimmsten ist es dann, wenn du zu Leuten sagst, ich sehe da einen Dämon in deinem Leben. Ich kann dir nicht genau sagen, was es für einer ist und ich weiß auch nicht, wie du ihn wegkriegst, aber da ist einer. Ja, das ist nicht auferbauend. Verstehst du? Das ist nicht Gott. So ist Gott nicht. Gott legt uns nicht fest in einer negativen Art und Weise. Ja? Sondern wenn Gott dir ein Wort der Erkenntnis gibt, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir damit auch die Abhilfe gibt für das Problem, das er dir zeigt. Und eben, es können, ich nehme jetzt mal ein paar weitere, detailliertere Beispiele, es können zum Beispiel vorliegende Krankheiten sein. Das habe ich schon als Beispiel gebracht. Es kann sich um vorliegende Krankheiten handeln. Es kann sich aber auch um Belastungen handeln in der Seele. Dinge, Sorgen, die vielleicht jemand niederdrücken. Eine bestimmte Person, die einer Person auf dem Herzen ist und die sie vielleicht nachts nicht schlafen lässt. Oder eine Situation am Arbeitsplatz oder eine finanzielle Situation, ja, die gerade aktuell ist und die einfach dringend Abhilfe braucht und wo einfach die Person belastet. Ja. Das kann ein Wort der Erkenntnis offenbar machen. Das Ziel ist immer, dass die Person freigesetzt wird, geheilt und befreit wird. Das heißt, nach dem Weitergeben des Wortes der Erkenntnis, wenn du alleine bist, solltest du definitiv immer auch gleich für die Person beten und sie entsprechend freisetzen. Das werden wir heute Abend auch gleich praktizieren. Okay? Ja, weil wenn das Wort der Erkenntnis zutrifft, dann ist definitiv, im Normalfall jedenfalls, der Glaube der Person gestärkt, dass sie jetzt auch empfängt. Und wenn du das Wort der Erkenntnis empfangen hast, dann ist auch der Glaube gestärkt, dass die Person durch dich das entsprechende Wunder, die Befreiung, die Heilung, die Lösung des Problems tatsächlich empfängt, ebenfalls gestärkt. Weil die Person ja automatisch, was ist der Effekt? Die Person sagt, naja, wenn Gott das ihm sagen kann oder das ihr sagen kann, dann kann er auch durch sie oder durch ihn die Abhilfe bringen. Ist ja eigentlich logisch. Also es gibt nur ganz wenige, die diese Schlussfolgerung nicht ziehen. Ja. Kommt manchmal vor, aber meistens ist es so, dass das die logische Schlussfolgerung ist. Okay? Also, was kann die Zielrichtung eines Wortes der Erkenntnis sein? Offenbarung einer vorliegenden Krankheit oder Belastung, habe ich gesagt. Zweitens, Offenbarungen oder Offenbarung von Situationen der Gegenwart oder der Vergangenheit im Leben, von denen jemand geheilt werden oder über die jemand ermutigt werden soll. Also zum Beispiel ein Trauma, von dem er befreit werden soll, Schockerlebnis. Oder vielleicht momentan steht er in einem bestimmten Konflikt und er soll ermutigt werden. Also das Ziel des Wortes der Erkenntnis kann Heilung sein, es kann Befreiung sein oder es kann auch Ermutigung sein. Ja, es gibt ja Situationen, die werden sich nicht in dem Moment lösen, wo du betest, ja, weil du betest vielleicht für eine berufliche Situation und eine finanzielle Situation, die muss sich ja in den nächsten Tagen lösen erst. Ja, die Person ist ja momentan nicht bei der Arbeit. Das heißt, du kannst es nicht sofort testen sozusagen, aber die Person muss ermutigt werden. Ja. Und das Ziel eines Wortes der Erkenntnis ist Ermutigung. Oder was auch sein kann, ein Wort der Erkenntnis, und da ist es sehr hilfreich, eben im Heilungs- oder Befreiungsdienst insbesondere, ein Wort der Erkenntnis kann die Wurzel von Problemen offenbar machen. Das heißt, es ist ja manchmal gut zu wissen, ob zum Beispiel die Krankheit oder die Symptome, ob sie rein körperlicher Natur sind oder ob sich dahinter eine dämonische Macht verbirgt. An der Stelle kannst du sehen, dass das Wort der Erkenntnis sehr eng auch sich berührt mit der Gabe der Unterscheidung der Geist. Über die werden wir auch noch sprechen. Aber da gibt es Berührungspunkte. Manchmal ist der Übergang geradezu fließend. Ja? Das ist ein Wort der Erkenntnis, das du gar nicht genau sagen kannst. Letztendlich ist es jetzt ein Wort der Erkenntnis oder ist es jetzt die Gabe der Unterscheidung, die wirksam wird. Aber Gott kann tatsächlich ein klares Wort der Erkenntnis geben. Zum Beispiel, ich erinnere mich dran, vor Jahren habe ich für eine Frau gebetet aus Afrika, dass sie von ihren Schmerzen befreit wird, die sie seit, glaube ich, 40 Jahren hatte oder was. Und sie war extra nach Deutschland gekommen zu den Ärzten und die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und dann habe ich für sie gebetet und ich war wirklich total überrascht, weil durch das Heilungsgebet ist erstmal überhaupt gar nichts passiert. Und das erlebe ich wirklich nur ganz selten, dass überhaupt gar nichts passiert. Also wie wenn das vollkommen blockiert wäre. Also habe ich Gott gefragt und gesagt, Herr, was ist los? Und Gott gab mir ein Wort der Erkenntnis und sagte, frag sie, ob ihre Mutter oder ihr Vater mit Hexerei zu tun hatte. Und ich habe sie gefragt und sofort hat sie geantwortet, dass ihre Mutter eine Hexe war. Und also in Afrika gibt es ja öfters, also bei uns gibt es auch, aber dort ist es noch offensichtlicher. Und dann habe ich sie losgeschnitten von all dieser familiären Bindung, von dieser Blutlinie zu der Mutter. Und dann habe ich nochmal gebetet für Heilung und sofort ist sie komplett geheilt worden. Und was all die Ärzte in Deutschland nicht vollbringen konnten, hat Gott in einer Sekunde gemacht. Amen. Preist den Herrn. Halleluja, ja. Aber die Wurzel war ein, oder die Ursache dafür war letztendlich das Wort der Erkenntnis. Das heißt, das Wort der Erkenntnis kann die Wurzel eines Problems offenbar machen. Ein Wort der Erkenntnis kann auch eine Sorge oder eine Not offenbar machen, die die Zukunft betrifft. Ja, eine zukünftige Situation. Manchmal sogar Dinge zeigen und offenbar machen, die vielleicht in dem Moment noch gar nicht sind, wo das Wort der Erkenntnis kommt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon erlebt haben. Ich habe es schon öfters erlebt. Auffällig war es mir jetzt gerade, das war, glaube ich, das vorletzte Mal, als der Adam Thompson hier war. Da hat er für jemand gebetet, glaube ich, auf der Empore und hat gesehen, dass die Person Herzprobleme hat, wenn ich mich recht entsinne. Und hat für die Person gebetet und diese Herzprobleme zerbrochen. Und hinterher, ein paar Wochen später oder was, hat mir die Person erzählt und gesagt, in dem Moment, wo er das gesagt hat, hatte ich überhaupt keine Herzprobleme. Ich wusste auch von gar keinen Herzproblemen, die ich hatte. Aber 2 oder 3 Tage später haben plötzlich total Herzprobleme begonnen. Jetzt kannst du sagen, ja, hat der Prophet mir am Ende die Herzprobleme übertragen? Nee, ganz sicher nicht, weil das ist nicht der prophetische Dienst. Sondern das Wort der Erkenntnis kann Dinge sehen, die Gott schon weiß, dass sie die sind im Geist sozusagen bereits ausgelöst, die sind im schon da, nur haben sich noch nicht manifestiert. Ja. Und Gott gibt das Wort der Erkenntnis im Vorhinein, um dich dann, wenn die Herausforderung kommt, konkret zu ermutigen und zu sagen, okay, Gott hat es schon gewusst, also glaube ich ihm jetzt auch, dass er auch die Lösung hat. Verstehst du? Das ist die Offenbarung einer Tatsache, die erst in der Zukunft überhaupt wirksam wird. Ja. Okay? Und dann, weitere Möglichkeit für ein Wort der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis kann sehr stark darin bestehen, dass du einfach etwas weißt über die Person, was zunächst mal einfach eine ganz neutrale Information ist. Also zum Beispiel schaust du jemanden an und sagst, hast du 2 Kinder? Jetzt kannst du sagen, okay, in Deutschland haben viele 2 Kinder, aber es kann auch ein Wort der Erkenntnis sein. Wenn du jetzt sagst, oh, hast du 7 Kinder, dann ist in Deutschland schon... Wenn das stimmt, dann war es definitiv ein Wort der Erkenntnis. Ja, in Afrika vielleicht nicht so schwer, aber bei uns definitiv. Ja, okay? Das heißt, einfach eine neutrale Information. Das Alter einer Person, der Geburtstag, die Straße, die Hausnummer, der Vorname, der Nachname, was auch immer. Das sind einfach neutrale Informationen. Warum gibt Gott manchmal solche Dinge? Warum zeigt er dir das? Auch wieder nicht, damit du sagen kannst, wow, ich weiß was, und damit du groß rauskommst, sondern wieder ist das Ziel, den Glauben der Person aufzubauen. Gott sagt damit der Person, hey, ich kenne dich, ich weiß, wo du stehst. Ja, und oft ist es auch so, dass die Information, die Gott dir gibt, dann im Endeffekt mit dem, was du dann mit der Person machen sollst, auch etwas zu tun hat. Wenn er dir zum Beispiel ein Datum gibt und das ist das Hochzeitsdatum der Person, kann es zum Beispiel sein, dass Gott etwas Neues in der Ehe tun möchte. Kann sein, muss nicht sein, aber könnte sein als Beispiel. Es könnte sein, dass diese Information etwas zu tun hat mit dem Wort, das er dir daraufhin gibt. Aber es beginnt mit dem Wort der Erkenntnis. Oft ist es übrigens auch so, nur als Hinweis, dass Worte der Erkenntnis einfach wie aufpoppen, während du über jemanden prophezeist. Du prophezeist einfach über jemanden, du bist in dem prophetischen Fluss drin und ohne, dass dir es vielleicht selber ganz bewusst ist, sprichst du Dinge an, die im Raum sind. Es ist einfach ein prophetischer Fluss da. Jetzt zum Beispiel letzte Woche, als wir in Martinique waren, an dem Sonntagmorgen, habe ich da gepredigt zu der ganzen Gemeinde, oder es sind ja eigentlich sogar mehrere Gemeinden, die waren da alle versammelt. Und Und dann habe ich zuerst so das gepredigt, was ich so auf dem Herzen hatte, schon vorher. Und dann habe ich weiter gepredigt und dann ging der Fluss so weiter. Und plötzlich fange ich an, denen zu erzählen, wie wir hier unser Zentrum gebaut haben und wie das Geld reingekommen ist und so weiter. Hatte ich gar nicht vorgehabt, denen zu erzählen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ja, es ist gut. Das irgendwie, ich wusste aber nicht, warum oder so. Hinterher erzählt mir der Pastor, dass sie gerade dran sind, das Gebäude, in dem ich gepredigt habe, zu kaufen und dass sie dafür 1,4 Millionen Euro brauchen und dass sie gerade dran sind, beziehungsweise er hat es dann sogar am Ende des Gottesdienstes, hat er die Leute aufgerufen, dafür zu spenden sogar. Also es war genau, weißt du, das ist dann wie so Erkenntnis, die dir aber nicht bewusst ist. Ja? Du gehst einfach in einem prophetischen Fluss, tippst du was an und zack, ist es für die Leute wie, oh, Gott sieht mich. Ja, weil klar, natürlich, der Pastor hat hinterher mir gesagt, das war kein Zufall, dass du das gesagt hast. Logisch, ja. Sondern der Effekt ist, die Gemeinde sagt, oh, Gott sieht unsere Situation. Verstehst? Das heißt, manchmal sind Worte der Erkenntnis Teil eines prophetischen Flusses. Das kann in prophetischen Predigen passieren. Das kann aber auch sein, einfach während du einer Person einfach prophetische Dinge sagst, vielleicht über ihre Berufung oder so, plötzlich kickt ein Wort der Erkenntnis mit rein. Ja, ja, irgendwas, ja, kann es sein, dass du alleine aufgewachsen bist, das einzige Kind warst und also immer und dann plötzlich ist es da und dann ergibt sich wiederum daraus was. Ja. So, okay, also Wissen um neutrale Dinge. Das Ziel Gottes ist immer, Gott will die Person segnen. Okay, Gott will nicht die Person beeindrucken, sondern Gott will die Person segnen. Das ist immer wichtig. Ja. Natürlich will er sie auch beeindrucken im Sinne von, okay, ich sehe dich und ich kenne dich und wow, ich bin da und ich bin übernatürlich und ich, ja, das schon. Aber das Ergebnis muss immer sein, dass er die Person segnen will. Das heißt, es ist immer wichtig, Gott auch zu fragen, was willst du damit machen mit dem, was du mir zeigst? Ja, was willst du machen? Ich meine, bei manchen Sachen ist es offensichtlich, wenn er dir zeigt, jemand hat Schmerzen im Knie, ist klar, was du damit machen sollst. Du sollst um Heilung beten, ne? Logischerweise, sonst würde es dir nicht zeigen. Okay? Gut. Okay. Ein Wort der Erkenntnis kann auch einfach ein Eindruck sein oder ein Bild oder ein Wort, das einfach allgemein der Person zur Auferbauung dient, weil es vielleicht auf übertragene Weise eine Situation zeigt, durch die die Person gerade durchgeht. Also zum Beispiel, du betest für eine Person und plötzlich siehst du sie in schweren Rucksack einen Berg hochtragen, als Beispiel. Ja, das tut sie jetzt nicht im Natürlichen und es ist wahrscheinlich ist die Bedeutung des Wortes auch nicht, dass sie demnächst auf eine Rucksack-Freizeit geht oder so und in die Berge geht, sondern wahrscheinlich ist die Bedeutung die, dass Gott einfach die Person von diesem schweren Rucksack, der, das kann, können Sorgen sein, das können Ängste sein, das kann irgendeine Last sein, vielleicht bei der Arbeit oder was auch immer sie tragen, dass Gott sie davon befreien will. Ja. Das ist einfach ein Eindruck, der letztendlich dazu führt, dass die Person aufgebaut wird und einfach sieht, Gott sieht mich und Gott will mich freisetzen. Was auch sein kann, das ist allerdings ein bisschen ein Bereich, für, wo ich jetzt mal raten würde, das für Fortgeschrittene aufzubewahren, die Offenbarung von Geheimnissen des menschlichen Herzens, die zur Buße führen sollen. Also zum Beispiel, wenn du siehst, dass dein Arbeitskollege in Ehebruch lebt, als Beispiel, ja, dann musst du natürlich wissen, wie du damit umgehst. Ja. Und wie gesagt, ich würde es empfehlen, wirklich das für Leute, die schon ein bisschen geübt sind, nicht damit anzufangen, sondern wirklich die, die schon ein bisschen geübt sind in diesem Bereich. Aber es kann sein, dass Gott Worte der Erkenntnis schenkt, um zur Buße zu führen. Ja. Ich meine, Jesus am Jakobsbrunnen hat der Frau auch Sünde gezeigt im Endeffekt. Und sie wusste auch, dass es Sünde war. Als Jüdin wusste das. Als Jüdin war klar, dass man nicht unverheiratet zusammenlebt. Ja. Das war klar. Sie wusste, dass es Sünde war. Und Gott hat sie auch durch dieses Wort der Erkenntnis überführt. Er hat ihr gezeigt, ich sehe dich, und er hat sie letztendlich auch überführt. Und so kam sie relativ schnell zu dem Schluss, der mir dieses Wort gegeben hat, könnte das nicht der Messias sein, sogar am Ende. Ja. Den hat sie dann gebraucht, den Messias. Ja, weil sie hat ja einen Erlöser gebraucht dann. Ihr wurde ja bewusst, hey, ich bin Sünderin und ich brauche Erlösung im Endeffekt. Und so hat Gott oder so hat Jesus im Grunde genommen die Frau auch auf ihn als Erlöser hingewiesen, indem er diese Dinge des Herzens offenbart hat. Okay? Manchmal sind diese Dinge auch, wenn Gott dir wirklich so Geheimnisse zeigt aus dem Herzen von Menschen. Wie gesagt, es ist erstens, bevor du es weitergibst, prüf es genau. Lass es vielleicht auch nochmal von jemandem prüfen. Lass dich lernen, wie du damit umgehst. Ja? Hau nicht um dich mit solchen Eindrücken. Und Zum Zweiten auch, es kann oft auch sein, dass diese Eindrücke einfach zur Fürbitte gegeben sind. Dass du einfach für die Person betest. Dass du sie ja gar nicht unbedingt weitergibst, sondern dass du für sie betest. Ja. Du siehst vielleicht Dinge, wo dein Chef sich ins Unglück reitet durch das, was er macht. Ja. Aber es ist nicht unbedingt immer die Zeit, ihm das zu sagen. Ja. Manchmal ist es einfach die Zeit zu beten. Ja. Und deswegen sind Worte der Erkenntnis können auch eine Anregung zum Gebet sein. Okay, gut. Also, Effekt des Wortes der Erkenntnis, ich fasse nochmal zusammen. Effekt ist, Gott kennt mich durch und er weiß, wo ich stehe. Gott ruft mich persönlich und er möchte mir ganz persönlich helfen und dienen. Das ist der Effekt, oder das sind die Effekte von Worten der Erkenntnis. Mit dieser Zielrichtung sollten wir immer Worte der Erkenntnis empfangen, dass Leute am Ende aufgebaut sind, befreit sind, geheilt sind, einfach weitergebracht sind. Okay? So, jetzt kommen wir schon gleich zur Praxis. Das heißt, eine Frage muss ich noch beantworten. Wie empfängt man ein Wort der Erkenntnis? Wie empfängt man ein Wort der Erkenntnis? Ganz einfach, indem man darum bittet. Das heißt, indem man sich innerlich danach ausstreckt im Glauben. Ja? Die wenigsten Worte der Erkenntnis fallen dir einfach nachts im Schlaf zu. Sondern nach den meisten musst du dich bewusst ausstrecken, musst sagen, Herr, gib mir etwas. Zeig mir etwas. Und indem du das sagst, musst du dich auch aktiv ausstrecken. Das heißt, du musst bereit sein, das erste bisschen, was kommt, zu ergreifen und damit zu gehen. Das bedeutet im Glauben ergreifen, im Glauben ausstrecken. Weil es ist ein Unterschied, einfach zu sagen und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mir ein Wort der Erkenntnis geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da was empfängst, ist relativ gering. Ja, Herr, du weißt ja, wo ich bin, du kennst meine Hausnummer, dann bitte deponier dein Wort der Erkenntnis vielleicht im Briefkasten. Nein, sondern du streckst dich aktiv aus. Du sagst, jawohl, jetzt ist die Gelegenheit. Heute Abend werde ich dich in eine Situation bringen, wo du dich ausstrecken musst. Amen. Halleluja. Und das ist gut, weil du kommst in Situationen in deinem Alltag, wo du dich ausstrecken kannst, aber wenn du gewohnt bist, dich auszustrecken, fällt es dir leichter, es auch zu tun. Amen. Das heißt, du musst auch dieses Bewusste ausstrecken und im Glauben ergreifen immer wieder trainieren, durch Gewöhnung geübte Sinne, sagt Paulus. Ja? Es ist eine Gewohnheitssache. Genauso wie es eine Gewohnheitssache ist, ob du Menschen einfach in Gesprächen versuchst, auch mit Jesus irgendwo dazwischen zu kommen und ihnen das Evangelium zu verkünden. Genauso ist es eine Gewohnheitssache, ob du, wenn du mit jemandem einfach zusammen bist und dich mit dem unterhältst, innerlich gleichzeitig dein Ohr sozusagen ausstreckend am Herzen Gottes hast und sagst, Herr, gib mir was, zeig mir was. Ja? Hat sie Schmerzen oder gibt es irgendein Problem? Ich sag dir ein paar Fragen, die du Gott stellen kannst. Okay, hör gut zu. Ich sag dir ein paar Fragen, die du Gott stellen kannst. Was möchtest du, Gott, im körperlichen Bereich von Leuten tun? Wo ist irgendwas? Ja? Wir werden gleich, ich sage dir jetzt schon mal, was für eine Aktivierung wir machen. Dann kannst du dich schon ein bisschen drauf einstellen, ne, innerlich. Was wir jetzt gleich machen werden, ich werde euch so in Gruppen aufteilen, so 5 oder 6 Leute maximal pro Gruppe. Und wir stehen im Kreis zusammen, so wie wir vorher im Gebetskreis zusammenstanden, stehen wir im Kreis zusammen. Und dann werden wir das Wort der Erkenntnis aktivieren. Und heute Abend mache ich es dir ein bisschen leicht. Das heißt, du musst einfach nur Gott dich danach ausstrecken, ein Wort der Erkenntnis für eine dieser Personen. Und du musst nicht mal wissen, für welche, aber einfach ein Wort der Erkenntnis für jemand in diesem Kreis zu empfangen. Ja? Und dabei kannst du Gott fragen, kannst sagen, was möchtest du hier im körperlichen Bereich von jemandem tun? Nicht nach deiner natürlichen Erkenntnis. Ja? Wenn jemand so humpelt in die Gruppe kommt, dann ist es jetzt nicht das Wort der Erkenntnis zu sagen, oh, ich glaube, Gott will jemand heilen, die nicht so richtig laufen kann. Ja, das ist jetzt kein Wort der Erkenntnis. Die will vielleicht Gott trotzdem heilen, aber dazu braucht es kein Wort der Erkenntnis. Ja. Sondern was kann ich nicht wissen, aber was möchtest du im körperlichen Bereich von Leuten tun? Oder zweite Frage, zeige mir eine Situation in der Vergangenheit und in der Gegenwart einer Person in diesem Kreis, in dem wir gleich sein werden, von der du die Person befreien möchtest. Also ein Trauma zum Beispiel oder eine Last, die sie trägt. Ja? Da schließt schon die dritte Frage an. Welcher Not oder welcher Sorge eines Menschen möchtest du begegnen hier? Das ist eine familiäre Not, eine arbeitstechnische Not, eine finanzielle Not, eine körperliche Not, eine seelische Not. Was ist, welcher Not möchtest du begegnen? Okay. Vierte Frage wäre zum Beispiel, zeige mir einfach, oder du streckst dich einfach danach aus, dass er dir einen geistlichen Eindruck, ein Bild, ein Wort für eine Person zeigt. Und dann schaust du und wenn er dir was, wenn du merkst, da kommt was, dann fragst du ihn gleich, was bedeutet das? Ja. Was könnte das bedeuten? Ja. Also du streckst dich aus nach einem Eindruck, nach einem Bild oder nach einem Wort für eine Person oder für diese Person. Wir werden auch das nächste Mal, glaube ich, werden wir es so machen, da werden wir das Wort der Erkenntnis one-on-one aktivieren. Also für eine Person speziell. Ja. Okay, heute Abend ist noch ein bisschen leichter das Level, weil du, sagen wir mal, die Trefferquote ist dann noch ein bisschen höher bei 5 oder 6 Leuten. Ja, okay. Oder die Chance, ja. Aber wir zirkeln das immer mehr ein. Ja. Oder du kannst dich auch einfach ausstrecken nach Details aus dem Leben der Person. Zeig mir das Alter, zeig mir die Zahl der Kinder, zeig mir die Adresse oder den Beruf, ja, der Person. Ja? Das kannst du auch. Ich würde empfehlen, nicht sofort, vielleicht wenn du noch nie dich nach einem Wort der Erkenntnis ausgestreckt hast, nicht sofort damit zu beginnen. Aber sonst wird es manchmal ein bisschen komisch. Ja? Dann machen wir Adressenraten oder so. Das wenn du so eine gewisse Erfahrung hast, sodass du schon weißt, wie sich ein Wort der Erkenntnis bei dir in etwa anfühlt, dann kann ich dir empfehlen, dich auch nach solchen Details auszustrecken. Ja? Und wirklich Gott zu bitten, dass er dir da was zeigt. Und bei diesem Ausstrecken bist du innerlich ganz entspannt und gleichzeitig aber voll wach. Das heißt, du streckst dich voll aus. Du akzeptierst auch nichts anderes als das, was kommt. Das ist das Entscheidende bei der Sache. Du akzeptierst nichts anderes. Was anderes geht gar nicht. Ja, du nimmst nicht einfach diese Stimme, die dir sagt, du empfängst heute nichts. Die ermahnst du sofort. Ja, und sagst, nein. Seine Schafe hören seine Stimme. Jeder hier in dem Kreis, in dem ich jetzt gleich dienen werde, von diesen Leuten in diesem Kreis, hat ein Anrecht darauf, heute Abend von Gott zu hören. Also, und es ist ja ganz einfach, wenn jeder in dem Kreis, in dem wir gleich sein werden, ein Wort der Erkenntnis für eine Person in dem Kreis empfängt, hat nachher jeder ein Wort empfangen. Das ist ja der gute Nebeneffekt von der Sache. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Okay. Also, es wird aktiviert durch Glauben. Manchmal übrigens, das habe ich noch nicht erwähnt, manchmal kann ein Wort der Erkenntnis natürlich auch für mehr als eine Person sein. Ist auch klar. Es gibt Worte der Erkenntnis, die sind für ganze Gruppen. Jetzt zum Beispiel, ich habe das Beispiel gebracht mit dem Zentrum, über das ich gepredigt habe, in Martinique. Ich weiß noch, als wir das allererste Mal in Nürnberg waren, dort Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht haben, da habe ich im Lobpreis habe ich einfach diese Situation, diese geistliche Situation in der Stadt gesehen. Und ich wusste das alles gar nicht, aber ich habe das geschildert und die Leute haben gesagt, ja, genau so ist es hier in Nürnberg. Ja. Also das ist ein Wort der Erkenntnis für eine ganze, also in dem Fall eine große Gruppe von Leuten. Ja. Da ging es um den ganzen Leib Christi in einer Stadt. Ja. Also es kann für mehr als eine Person sein. Auch jetzt übrigens, wenn wir in dem Kreis sind, kann es sein, dass mehr als eine Person auf das Wort reagiert. Deswegen war es kein schlechtes Wort. Ja, sondern dann wird eben all diesen Personen gedient, okay, die es betrifft. Gut, nochmal kurz zur Wiederholung, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, als es um den Gedanken ging, den wir aus dem Sinn Christi empfangen. Es gibt immer verschiedene Arten und Weisen, verschiedene geistliche Sinne, durch die du auch ein Wort der Erkenntnis empfangen kannst. Das eine ist Sehen, also etwas innerlich Sehen, ein Bild, ein Eindruck. Das andere ist Hören, ja, ein Satz oder ein Wort. Ja, es kann einfach ein Körperteil sein, das du siehst oder hörst. Oder es kann ein Empfinden sein. Ja. Und beim Wort der Erkenntnis ist interessant, wenn es um körperliche Dinge geht, kann es sogar sein, dass du selber plötzlich den Schmerz empfindest von der Person. Du hast eigentlich gar kein Hüftproblem, aber plötzlich sticht es dir total in die Hüfte rein. Und dann gibst du es weiter, sagst, ist jemand da, der vielleicht ein Hüftproblem hat? Und dann wird für die Person gebetet und dann ist auch dein Schmerz wieder weg. Ja. Weil Gott dir es einfach gegeben hat als ein Wort der Erkenntnis. Okay? Gott möchte durch dich anderen Menschen dienen. Sag mal, Gott möchte durch mich anderen Menschen dienen. Halleluja. Heute Abend, sag mal zu deinem Nachbarn, heute Abend möchte Gott durch dich mindestens eine Person mächtig aufbauen oder heilen oder befreien oder ermutigen. In Jesu Namen. Okay? Preis den Herrn. Halleluja. Jetzt machen wir Folgendes. Ich brauche mal, ich sage mal so vielleicht 10 Leiter. Wer ist alles Leiter hier bei Glory Life? Wer ist alles Leiter? Steht ihr mal auf, alle Leiter? Mal guck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ja gut, sind mehr als 10. Also ihr könnt es euch aussuchen, wie ihr es aufteilt. Jeder dieser Leiter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, das ist ein bisschen viel. Also vielleicht können 4 sich wieder hinsetzen. Ich will jetzt nicht sagen, wer. Ah, jetzt setzt sich jeder hin. Das geht auch nicht. Nee. Jetzt sind es wieder keine 10 mehr. Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt passt es. Halleluja. So, okay, 10 Leute stehen. So, und um diese 10 Leute, ihr 10, verteilt euch einfach jetzt hier im Raum. Und um diese 10 Leute versammelt sich jeweils eine Gruppe von Leuten. Es müssten dann so 5, 6 Leute vielleicht sein. So, um jede Person, okay? Vielleicht sind es beim einen oder anderen auch nur 4, das ist egal. Aber es insgesamt, die Gruppe, versammelt euch einfach um die Leute. Für die, während ihr das tut, sage ich zu denen über Livestream, passt gut auf, auch ihr könnt an dieser Aktivierung teilhaben heute Abend. Entweder schließt ihr euch mit einer WhatsApp-Gruppe zusammen oder macht einen Telefoncall oder aber, wenn ihr jetzt niemand habt, mit dem ihr euch gerade jetzt zusammenschließen könnt, auch niemand live bei euch vor Ort ist, dann könnt ihr Folgendes machen, dann könnt ihr einfach euch vielleicht 2, 3, 4 Namen aufschreiben, die mit denen ihr vielleicht befreundet seid oder die ihr persönlich kennt. Und dann ist das eure Gruppe sozusagen, in der du dich geistlich im Geist sozusagen reinstellst und für die du empfängst. Okay? Also versuch dich einfach möglichst in so ein Setting mit rein zu versetzen. Okay? Auch wenn du über Livestream zuschaust. Gut, hier haben wir jetzt wunderbare Gruppen. Hat jede Gruppe einen Leiter? Das sieht sehr gut aus. Die Gruppen scheinen mir alle ungefähr so gleich groß zu sein im Wesentlichen. Halt, ihr seid nur zu zweit. Das ist nicht gut. Genau. Also hier, gut, hier sind 5. Warte mal hier. Die sind auch ziemlich groß. Pass mal auf, ihr könnt euch noch, vielleicht noch, da können noch 3 weg. Von der Gruppe da. Ne, halt. Nee, Evi. Du warst auch von der Gruppe. Okay. Ja, okay. Genau. Noch jemand vielleicht von der Gruppe hier? Helmut, Alex oder? Nee, sie geht auf Toilette. Ne? Das ist wieder was anderes. Genau, da noch dazu. Ja, aber sie sind noch mehr. 2, 4, jetzt sind sie immer noch 6. Okay. Hier sind 4 jetzt. Ihr seid 5, das ist gut. 2, 4, ihr seid auch 6. 2, 4, 5. 5, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ja, also das ist eigentlich jetzt ganz gut. Jetzt ist es ganz ausgeglichen. Also keine Gruppe ist mehr als 6, keine ist weniger als 4. Also das ist okay. So, jetzt pass auf. Der Leiter hat eine ganz bestimmte Funktion, das sage ich euch gleich. Und zwar, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen die Aktivierung, die ihr ja zum großen Teil schon kennt von den letzten Malen. Das heißt, wir werden einfach gemeinsam beten. Ich werde zuerst beten, dann werden wir eine halbe bis dreiviertel Minute intensiv in Sprachen beten und uns intensiv ausstrecken. Dann werde ich sagen, ganz laut, Stopp. Und in einer Sekunde hört ihr alle auf, in Sprachen zu beten und werdet innerlich total ruhig. Und dann streckt ihr euch aus nach einem Wort der Erkenntnis für eine Person, die im Kreis ist. Wie gesagt, ihr müsst nicht wissen, welche Person es ist, sondern ihr könnt einfach sagen, kann es sein, dass jemand hier im Kreis einfach gerade ganz stark Probleme hat mit seinem Knie, Gott möchte ihn heilen, okay, als Beispiel. So, dann wird gefragt, ist da jemand? Wenn sich die Person meldet, dann passiert Folgendes, der Leiter oder die Leiterin ist zuständig, dass das alles gut abläuft. Die Person, für die das Wort war, stellt sich in die Mitte des Kreises und alle unter der Leitung von dem Leiter oder der Leiterin der Gruppe setzt frei, was das Wort der Erkenntnis beinhaltet. Also zum Beispiel Heilung oder Befreiung oder Ermutigung oder Weisheit oder was auch immer die Person braucht in der Situation. Es können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann sich auf, wie ich ja gesagt habe, auf ganz unterschiedliche Sachen beziehen, die Worte der Erkenntnis. Aber es ist wichtig, für jede Person, für die ein Wort ist, wird auch konkret gebetet, dass das durchkommt, was Gott will in der Situation. Okay, dafür ist der Leiter oder die Leiterin zuständig. Aber der Leiter empfängt genauso natürlich auch Worte der Erkenntnis. Und es geht dann einfach reihum. Und zwar machen wir es einfach der Einfachheit halber so. Es geht rechts vom Leiter geht's los. Und dann geht es im Gegenuhrzeigersinn praktisch einmal rum, bis jeder sein Wort der Erkenntnis weitergegeben hat. Und dann für die letzte Person gebetet worden ist. Okay? Streckt euch aus, pass mal auf, streckt euch einfach jetzt aus, auch ihr über Livestreams, streckt euch aus, ihr über Livestream, wie gesagt, ihr habt vielleicht jetzt eine Gruppe vor Augen, vielleicht seid ihr verbunden über WhatsApp, vielleicht seid ihr auch im Raum mit anderen verbunden, streckt euch einfach ganz konkret aus, sagt einfach, sprecht mir einfach mal nach, sagt, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir, dass ich dein Kind bin und als dein Kind höre ich jetzt eine Information, die nur du wissen kannst, über ein anderes deiner Kinder, um diese Person zu ermutigen, von dir zu empfangen. Heute Abend, ich strecke mich aus nach einem Wort der Erkenntnis für Heilung oder Befreiung oder Veränderung oder Ermutigung oder Stärkung. Oder was auch immer du mir zeigen möchtest. Und wo du der Person begegnen möchtest und dienen möchtest. Ich verbinde mich mit deiner grenzenlosen Erkenntnis. Du, Herr, weißt alles. Und ich erwarte jetzt, dass du mir einen kleinen Teil deines Wissens zuteilwerden lässt. In meinem Geist. Ich werde etwas hören oder sehen oder empfinden. Ich werde es nicht hinterfragen, sondern ich werde mutig sein. Ich werde damit gehen und ich werde es weitergeben. Und du wirst wirken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt beginnt in Sprachen zu beten. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus nehme ich Autorität jetzt über die geistliche Atmosphäre in diesem Raum und auch bei jedem, der über Livestream zuschaut. Ich nehme Autorität über jeden anderen Geist. Ich sage, jeder Störgeist weicht in dem Namen Jesus und ich setze die Klarheit des Heiligen Geistes frei. Ich setze frei, deine Kinder hören deine Stimme, deine Kinder hören klar in dem Namen von Jesus. Danke, Herr, dass jeder Einzelne heute Abend eine Information vom Thron Gottes empfängt. Eine Information direkt aus dem ewigen Wissen Gottes, aus dem grenzenlosen Wissen Gottes, um den Glauben einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen aufzubauen und sie empfangen zu lassen von dir, Herr. In Jesu Namen. Wir werden jetzt empfangen, was wir nicht wissen können, eine Information sehen, hören oder empfinden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt betet eine halbe Minute doppelt so schnell in Sprachen wie jetzt. Stopp! Und jetzt hörst du, nimm's wahr, was möchte Gott in dem Kreis, in dem du stehst, tun? Was möchte er offenbaren? Sehen, hören, empfinden? Und dann im Glauben ergreifen. Und damit gehen. In Jesu Namen. Los geht's rechts vom Leiter, geht's los im Gegenuhrzeigersinn. Okay? als erstes betet dann immer die Person für die Person, die das Wort der Erkenntnis hatte, okay? Und dann können auch die anderen beten, ne? Okay, genau, ihr lasst das Rad einfach weiter drehen, dann einfach immer, dann, wenn für den einen gebetet ist, dann kommt der Nächste dran und gibt sein Wort der Erkenntnis weiter und dann wird für die Person gebetet. Okay. Wenn es um Schmerzen geht, die jemand hat, akut, dann testet es natürlich auch immer, wenn ihr gebetet habt. Und lasst sie etwas im Glauben tun, was sie vorher nicht tun konnte. Okay? Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr zu Ende seid in eurer Gruppe, winkt einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann, wer schon fertig ist. Okay, wir geben noch ein bisschen Zeit. Auch ihr über Livestream übrigens, ihr könnt uns gerne auch eine E-Mail schreiben und uns gerne mitteilen, einfach was bei euch passiert ist. und was ihr erlebt habt auch gerade jetzt. Halleluja. Also schreibt uns einfach eine E-Mail, wunder@glorylife.de, teilt uns einfach mit, was passiert ist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, wie sieht's aus? So langsam. Gebet muss nicht lang sein. Wie gesagt, Gebet kurz, sondern einfach Wort der Erkenntnis und dann knackiges Gebet. Ja, es geht rucki zucki. Halleluja. Hat jeder was gehabt? Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, wenn ihr fertig seid in eurer Gruppe, dann könnt ihr euch hinsetzen. Dann könnt ihr euch hinsetzen. Okay. Ich fange schon mal langsam an. Wie sieht es bei euch aus? Okay, ich frage einfach mal schon mal ein bisschen. Ich mache mal schon mal ein bisschen Survey, ja, was herausgekommen ist bei denen, die jetzt schon sitzen. Wer von euch hat alles ein Wort empfangen, wo sich jemand gemeldet hat? Wow, das sind fast alle. Halleluja, preist den Herrn. Ich möchte mal fragen, bei wem hat sich mehr als eine Person gemeldet? Okay, ja, auch ein paar, aber nicht so viele. Und das ist auch kein schlechtes Zeichen, weil je präziser das Wort der Erkenntnis ist, umso weniger werden sich natürlich melden, logischerweise. Okay, gut. Andersrum gefragt, wer von euch hat alles ein Wort durch jemand anders empfangen und anschließend das Gebet? Und es hat echt voll ins Schwarze getroffen und hat dich total auferbaut oder freigesetzt oder geheilt. Okay? Wow. Geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Wow, das ist der Hammer. Preis den Herrn. Halleluja. Wer von euch hatte alles etwas, wo was Körperliches war, vielleicht ganz konkret Schmerzen oder irgendein Problem im Körper und jetzt ist der Schmerz weg oder zumindest leichter oder das Problem ist weg oder zumindest leichter. Winkt einfach mal mit der Hand. 1, 2, 3, 4. Halleluja. Da drüben, die sind noch dran. Okay, da drüben sind sie auch noch dran. Aber immerhin, sind schon mal mindestens 4 Leute, die eine körperliche Heilung jetzt empfangen haben, allein durch ein Wort der Erkenntnis. Preist den Herrn, gebt mal Jesus die Ehre dafür. Halleluja, bei dir auch. Nee, okay, super. Preist den Herrn. Okay, bei wem von euch war es so, dass das Wort der Erkenntnis einfach etwas offenbart hat, wo Gott dich davon befreien wollte? Einfach was Seelisches, wo Gott dich befreien wollte. Ja, und du hast... Okay, super. Und du hast empfunden, dass du jetzt freigesetzt bist? Meld dich einfach mal. Ja, super. Preis den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Also eine ganze Reihe von Leuten befreit. Ich frage nochmal, weil jetzt sitzen alle, nochmal ganz kurz, wer hat alles eine körperliche Heilung direkt empfangen, jetzt durch ein Wort der Erkenntnis? Ich möchte nochmal sehen. Meldet euch nochmal alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Habt ihr gemerkt, oder ich sage mal so, wer hat empfunden, dass es leicht geht, was zu empfangen? Okay, wer hat sich noch ein bisschen schwer getan? Das ist auch okay. Ja, okay, ja, super. Preist den Herrn, wir lernen. Es wird immer besser. Amen, es geht immer leichter. Und jetzt sage ich dir zum Schluss was. Die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, wie du etwas empfangen hast, sei es, du hast was gesehen, was gehört oder was wahrgenommen, streck dich danach aus, nicht nur, wenn wir hier diese Runden machen, sondern streck dich danach aus, auch bei anderen Gelegenheiten. Wenn du mit Leuten in der Gemeinde redest, beim Kaffee trinken zum Beispiel, drüben im Kaffeebereich, streck dich aus. Du musst ja nicht zu den Leuten gleich sagen, so spricht der Herr, sondern du kannst ja einfach sagen, hey, könnte das sein, dass du da gerade Gebet brauchst oder da gerade in der Situation drin steckst? Und wenn die Person sagt, nee, stimmt überhaupt nicht, dann sagst du, okay, danke, ich bin am Üben. Ja, ist ja super, ist ja keine Schande, verstehst du? Wir üben, ja, wir üben. Man kann es auch verhauen, kein Problem. Aber ich fordere dich wirklich raus, Gelegenheiten zu nutzen, es auszuprobieren. Und nicht nur auch im Café hier, weil es natürlich immer noch ein relativ geschützter Rahmen, sondern auch in deinem Alltag mit Leuten, die das vielleicht nicht wissen. Auch denen kannst du sagen, du musst ja auch nicht sagen, Gott zeigt mir, sondern du kannst ja sagen, kann es sein, dass das und das in ihrem Leben ist? Und wenn sie dann sagen, nein, dann sagen, warum sagen sie das? Dann sagst du einfach, ja, ich bin einfach gerade dran zu üben, die Stimme Gottes zu hören. Ja? Und dann macht ja nichts. Ja? Und dann sagst du, okay, war nichts, macht nichts, geh's weiter. Ja? Und wenn es was war, wenn du die Stimme Gottes gehört hast, dann umso besser. Ja? Also nutz die Gelegenheit. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst die Gelegenheit nutzen. Und so wirst du immer mehr die Welt verändern. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Jetzt ist die erste Stunde zu Ende. Jetzt machen wir ganz schnell 5 Minuten Pause, weil meine Frau braucht auch noch Zeit. Sie wird nämlich heute Abend über Autorität nochmal sprechen. Und das willst du nicht verpassen. Also sei gleich in 5 Minuten wieder da. 21.13 Uhr geht's weiter. Okay? Preist den Herrn. Also, und dann geht's voll ab nochmal. Halleluja. Auch hier über Livestream, bleibt dran. Wie gesagt, in 5 Minuten geht's weiter. Amen.